WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir beginnen mit einer neuen Talkwoche. Schön, dass ihr da seid. Und wir beginnen mit einer freien Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Freie Themennacht, ihr könnt zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert. Und der erste Anrufer ist Thorsten. Thorsten ist 29. Hallo Thorsten. Ja, hallo Domian. Schön, dass du da bist. So. Ja, mein Thema ist Angst. Angst. Inwiefern Angst? Ich habe einfach nur Angst um mich, um mein Leben, um meine Familie, um meine kleine Tochter auch noch. Warum? Wer bedroht dich? Das ist mein Ex-Schwager und seine Opel-Truppe da, so eine Opel-Club ist das, eingetragene Verein. Erzähl mir genauer. Das war vor 13 Wochen, ist jetzt genau 13 Wochen her, da hat sich meine Schwester von meinem Ex-Schwager jetzt getrennt. Mhm. Der ist natürlich ausgezogen, hat natürlich das Fahrzeug mitgenommen, was er hat. Mhm. Problem war, ich habe den Wagen bezahlt. Du hast den Wagen bezahlt? Ja. Ich war so. Also es ist dein Auto, das er mitgenommen hat. Es war offiziell mein Fahrzeug. Okay. Das hat er mitgenommen. Er hat sich getrennt von der Schwester und hat das Fahrzeug mitgenommen. Genau. Mhm. Und das Problem war, er hat sich eingesehen, den Wagen irgendwie zu bezahlen. Mhm. Was sollte ich da machen? Ich bin dann vor Gericht gezogen, habe dann erst probiert über Anwalt. Dann ging es zu Gericht und dann habe ich den Wagen da einfach dort abgeholt. Beim Club. Ich bin einfach zum Club hingefahren, habe gesagt, Gerichtsvollzieher war dabei, mein Anwalt war dabei. Also er hat den Wagen in einem Club abgestellt und nicht zu Hause? Ja, in einem Club abgestellt da. Okay. Und hat gesagt, so, den kriegst du nicht, den wirst du auch nicht bekommen. Du hast genug Kohle im Leben schon. Du fährst selbst ein schickes Auto. Warum willst du mir das jetzt nehmen? Ja. Und dann habe ich gesagt, ganz einfach, ich habe den Wagen finanziert. Du wolltest ihn nicht zahlen. Mhm. Warum soll ich auf das Geld verzichten? Es ist immerhin noch mein Fahrzeug damit. Gut, das klingt jetzt so Streiterei wegen eines Autos. Um wie viel Geld geht's da übrigens? Den Wagen habe ich durch meine Beziehung, weil ich die Leute da kenne von den Opel-Händler, ja. 20.000. Naja gut, das ist schon ein gutes Stück Kohle. War auch ein Jahreswagen. So, jetzt geht es weiter um dieses Auto. Das Auto will er dir nicht geben. Ja klar. Ich habe dann probiert erst nochmal das Gespräch. Anwaltmäßig. Kannst du das denn nachweisen, dass du das Auto bezahlt hast? Klar. Ich habe die Papiere gehabt. Wieso ist das Auto denn nicht auf dich zugelassen? Wir haben das so geregelt. Er hat der Fahrzeug, große Fahrzeugbrief habe ich gehabt. Den habe ich auch verschlossen. Den hat er sich aber irgendwie aus meinem Büro, ich weiß es nicht wie. Aha. Hat er sich rausgeholt. Mhm. Aus meinen Fächern. Auf wen war das Auto denn angemeldet? Auf sein. Aber, auf seinen Namen? Ja. Warum? Wenn es dein Auto ist? Weil ganz einfach, weil er der offizielle Benutzer des Fahrzeugs war. Ja. So, und da habe ich gesagt, gut, der Fahrzeugschein auf seinen Namen, der Fahrzeugbrief auf meinen Namen. Nochmal, damit ich das verstehe. Er war der Benutzer des Fahrzeugs. Du hast aber 20.000 Euro für das Auto hingelegt, was ja nun wirklich eine Stange Geld ist. Warum hast du dem dein teures Auto gegeben? Es war nicht meins. Es war ein Wagen, den ich ihm besorgt habe, weil er seinen kaputt hatte. Sagen wir so, es war eine dumme Geschichte. Er hat einen Räder vorgekriegt. Nee, keine langen Erklärungen. Ich will einfach wissen, die Besitzverhältnisse sind mir noch immer nicht klar. War es wirklich dein Auto, was du bezahlt hast? Es war offiziell, habe ich den Wagen bezahlt. Er hatte die Schulden bei mir. Mhm. Es gab davon sogar einen Vertrag, dass er wegen Rückzahlung und alles. Mhm. Wir haben alles geklärt, auch mit Anwalt davon. Anwaltlich und notarisch, dass er die Schulden zurückzahlen muss. Auch es wurde alles vermerkt. Fahrzeugnummer, alles. Okay, wenn du das schwarz auf weiß hast, dann ist es ja gut. Habe ich auch gehabt und das haben wir auch so durchgesetzt, dass wir den Wagen ja zurückbekommen haben. Ja. Aber jetzt habe ich die ganze Wut dieses Vereins, Vereins möchte ich eher sagen, was es jetzt ist, hinter mir. Du hast also den Wagen jetzt wieder in deiner Obhut. Das ist dein Auto jetzt. Wir haben wieder meine Obhut zurückgenommen, ja. Okay, gut. So, jetzt haben wir das mal geklärt mit diesem Auto. Ja. Warum bedroht er dich jetzt weiter? Weil er das ungerecht findet. Ach so. Und weil er sich einsieht, allgemein. Und weil ich damit die Ehre dieses eingetragenen Opel-Vereins damit verletzt habe. So. Warum? Was hat der Opel-Verein mit der Fehde zu tun zwischen dir und deinem Ex-Schwager? Ach, das ist bei denen so eine dumme Geschichte. Die halten zusammen wie Pech und Schwefel. Wenn einer ein Problem hat, helfen die anderen. Das ist so ein Auto, Opel-Auto-Club. Ja. So, und jetzt hast du gerade mit dem großen Satz aufgemacht, ich habe Angst um mich und meine Tochter und meine Partnerin. Ja. Warum? Weil das ging schon so weit, dass es schon Stalking schon nahe kommt. Es ist schon teilweise Stalking. Die fahren nachts vor mein Haus. Anlagen an, Musik aufgedreht, Fenster runter und rums hört man denn nachts die Musik. Mhm. Und die fahren mit aber drei die, Autos die kommen dabei. Nur in Anführungszeichen vorgefahren, die bedrohen dich nicht. Das war erst so, dann ging es weiter. Ich habe darauf nicht reagiert. Dann wurden mir die Reifen zerstochen. Mhm. War auch eine Aktion von denen, was ich ein bisschen seltsam fand. Kannst du das nachweisen? Dass die es waren? Nein. Mhm. Hast du die Polizei? Ich hab das Gefühl, dass die es waren, weil keine andere Person, nicht mehr außer in unserer Nachbarschaft. Okay, wie oft, das läuft jetzt seit 13 Wochen, die ganze Geschichte, ne, sagst du? Ja. Ja. Dann ging das aber schnell, die gerichtliche Klärung, dass du den Wagen zurückkriegst. Ja, das ging verdammt schnell. Ich habe das mit den... Ja. Wir haben eine Woche probiert, das so hinzukriegen. Okay. Das mit dem Gericht ging verdammt schnell auch. Okay, wie oft stehen die denn mit ihren Opel-Fahrzeugen jetzt bei dir vor der Tür? Im Schnitt 3 bis 4 Mal in der Woche. Und nachts. Die stehen vor der Tür. Und machen laut die Musik an? Ja. Und das war's? Das war's erstmal. Das war eine Aktion von denen. Ja. Die haben halt auch viel, viel mehr gemacht im Leben, aber das war schon viel extremer bei dem. Hab ja meine Geburtstagsfeier vorzeitig sabotiert, indem sie die Halle, diese Schützenhalle von uns aufgebrochen haben, von unserem kleinen Ort, sind dort rein, haben dort alle Getränke zerstört. Aber da kannst du mir nicht nachweisen, dass die das waren. Das konnten wir nachweisen. Der Nachbar, der gegenüber wohnt, der hat die Schlüssel davon. Aber und hat dort, der hat die Fahrzeuge gesehen und hat dort, weil die ja alle eine Aufschrift haben, von dem Club da. Hast du eine Anzeige erstattet? Ich hab eine Anzeige erstattet und die läuft noch. Ja, aber ich halte es ein bisschen für übertrieben, wenn du sagst, ich habe Angst um das Leben, um mein Leben. Das Schlimmste war, was bei mir jetzt passiert ist. Mir jetzt war, dass ich bin ich von einer Dienstfahrt wiedergekommen. Mhm. Es war 11 Uhr nachts. Mhm. Freitagabend, 11 Uhr nachts. Mhm. Wo kam einer von Opel Club, wollte mir den Wagen abnehmen. Seltsame Weise. Du kamst aus dem Opel Club oder wer? Nein, ich war auf Dienstfahrt. Bin beruflich viel unterwegs. Wer kam von dem Opel Club? Das ist der eine Typ. Ich bin gerade hochgefahren bei uns. Ja. Kurzfassung und ich wollte bloß aussteigen. Mhm. Wollte meine Reisetasche rauspacken, meinen Aktenkoffer und meine ganzen Papiere. Da kam der Typ von hinten, wollte da in den Wagen rein und natürlich, der hat mir ein blaues Auge geschlagen. Okay, was macht man dann? Ruft man die Polizei an, man erstattet Anzeige gegen Unbekannt oder auch gegen Bekannt und übergibt das Ganze erstmal der Polizei. Das Lustige war, wir haben den Typen ja gekriegt. Ich habe den Typen ja gekriegt, okay. hab den ja auch Knockout geschlagen, der lag ja dann da. Hab die Polizei angerufen. Ja. Und die hat dann festgestellt, das ist der von dem Club. Also es läuft eine Anzeige, ich weiß jetzt gar nicht, was wir da weiter jetzt noch beraten sollen. Es läuft ja eine Anzeige, mehr kann man nicht machen. Kannst, was ich noch machen könnte privat, weil ich habe keine Lösung mehr für mich. Ich stehe jetzt hier. Ich kann dir das nicht sagen. Nee, Thorsten, ich kann es dir nicht sagen. Da musst du mit der Polizei reden und wir können dir gleich noch die Verbindungsdaten zum Weißen Ring geben. Da bist du gut aufgehoben und gut beraten. Ich kann dir da weiter nichts sagen. Das ist sehr verworren. Das ist ein sehr kompliziertes Ding, was du mir da erzählst. Mhm. Das wäre völlig fahrlässig, wenn ich dir jetzt da fast einen juristischen Ratschlag geben würde. Ja, juristisch ist ja nicht die Sache, aber wenn der Club zuhören sollte hier. Ja, nee. Das will ich gar nicht. Ich weiß ja nicht, ob der Club zuhört. Ich weiß ja nicht, ob der Sender auch, ob die auch das von dir jetzt egal ist, was ich sage. Aber das ist offiziell, dass wenn die hören sollten, dass die Leute es auch mitkriegen. Ja, was denn? Was da abgeht, weil ich habe langsam die Nerven nicht mehr. Was heißt ich abgehen? Ich habe die Nerven nicht mehr. Okay, gut, Thorsten, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an und wir sprechen nochmal mit dir und wir versorgen dich noch mit der Telefonnummer. Und ansonsten kann ich nur sagen, ich hoffe, dass sich das wieder beruhigt, denn das ist ja schon eine erhebliche seelische Belastung auch für dich und deine Familie. Ja. So. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Ja, klar. Okay. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss. Michelle, 19 Jahre. Guten Morgen, Michelle. Guten Morgen. Hm. Hallo, Michelle. Um was geht's bei dir? Also es hat eigentlich heute damit angefangen, dass ich mit einer Freundin im Kino war abends. Wir haben uns eine Liebeskomödie angeguckt. Und auf dem Weg nach Hause in der Straßenbahn habe ich so einen Jungen gesehen, der sah aus wie mein Ex-Freund. Also wir haben uns getrennt vor 3 Jahren und das war so meine erste Liebe. Ja. Und ich habe halt gedacht, es wäre der und habe auch länger hingeguckt und habe wirklich gedacht, okay, die Haare stimmen, die Figur stimmt und habe mich dann innerlich total aufgeregt und dachte, was mache ich jetzt, wenn ich den sehe und so. Und eigentlich habe ich seitdem wir nicht mehr zusammen auf eine Schule gehen, keinen Kontakt mehr mit zu ihm. Ich sehe den ab und zu mal zufällig, aber sonst eigentlich nicht. Und deswegen habe ich auch eigentlich gedacht, dass ich so drüber hinweg wäre. Mhm. Nur dann, nachdem ich dann gesehen habe, dass der es gar nicht war, dass ich mich vertan habe und ich hatte Herzklopfen bis in den Hals hoch. Mhm. Und dann dachte ich mir, das kann ja eigentlich nicht sein, dass ich dachte, ich bin über den hinweg und dann so reagiere, wenn ich ihn wieder treffe. Das ist schon, finde ich, auch heftig, wenn die ganze Sache 3 Jahre zurückliegt. Ja. Das ist ja schon eine lange Zeit. Wer hat denn da wen verlassen damals? Ja, also er hat mit mir Schluss gemacht. Ich dachte es mir, ja. Ja, das hat mich auch sehr mitgenommen. Also ich war danach total... Warum hat er Schluss gemacht? Also er meinte, er hat mich nicht mehr geliebt. Mhm. Wie lange wart ihr zusammen? Wir waren 2 Jahre zusammen. Ah ja. Mhm. Und das war, also es ging, also wir kannten uns eigentlich schon mit 14 Jahren, haben uns kennengelernt. Mhm. Und das war halt für mich ziemlich intensiv, die Beziehung. Mhm. Und ich habe ihn auch bis zum letzten Tag noch geliebt und ich habe auch nicht verstanden, also das kam für mich aus dem heiteren Himmel dann, die Trennung. Das ist natürlich dann ein schwerer Schmerz und eine schlimme Verletzung, die man da bekommt, wenn jemand einen so verlässt. Hast du denn in der Zwischenzeit auch nochmal eine neue Beziehung gehabt? Nein. Nichts? Mhm. Warum? Also ich glaube, die ersten paar Monate habe ich da gar nicht dran gedacht. Da war ich einfach nur traurig und wollte ihn eigentlich zurückhaben. Mhm. Ich habe also am Anfang haben wir uns auch noch ganz gut verstanden, weil wir gingen halt in die gleiche Klasse noch. Das war, glaube ich, in der 9. Klasse. Mhm. Da habe ich mich komischerweise auch noch gut mit ihm verstanden. Ich war ihm nicht böse oder so. Wir konnten ganz normal miteinander reden. Wir haben telefoniert, SMS geschrieben, uns in der Schule gesehen. Und dann irgendwann habe ich halt gemerkt, dass das mir zu sehr weht hat und habe halt den Kontakt von mir jetzt abgebrochen. Und seitdem habe ich eigentlich versucht, ihn so von mir wegzuhalten, damit ich da nicht dran denke. Und deswegen, wegen dieser Distanz, habe ich halt auch gedacht, dass ich drüber hinweg wäre. Mhm. Und dann der Schock, dass du offensichtlich noch nicht drüber hinweg bist. Also im Prinzip denke ich, dass ich nur noch so starke Gefühle für ihn empfinde, weil das meine einzige quasi Erfahrung in Sachen lange Beziehung und Liebe ist. Und ich seitdem einfach keine feste Beziehung mehr hatte, weil ich habe auch versucht, so Kontakt zu Jungs zu suchen oder ich weiß nicht, ich war auf Partys, ich habe aus meinem Freundeskreis auch welche, die ich nett fand, mit denen habe ich mich getroffen, aber da war irgendwie nie was dabei. Wie oft hast du denn so ganz ehrlich jetzt mal in den letzten Jahren so an ihn gedacht? Jeden Tag? Nicht jeden Tag. Also das kam schon öfter, dass ich mal einen Traum hatte, wo er vorkam, wo ich dann dachte, dass wir wieder zusammenkommen, dass ich ihn, weißt du, wie im Märchen so wieder treffe. Und hast du dir auch Fotos angeguckt von früher immer wieder? Ja, öfters. Und ich hatte auch noch ganz lange Sachen aus unserer Beziehung bei mir rumliegen, die ich einfach noch nicht wegschmeißen konnte. Das habe ich dann... Ist das jetzt passiert? Was? Gibt es hier, hast du die jetzt weggeschmissen? Nee, jetzt habe ich nichts mehr. Also das war vor anderthalb Jahren, wo ich in ein anderes Zimmer umgezogen bin bei uns in der Wohnung. Da bin ich, also da hatte ich auch keine emotionalen Bindungen mehr an die ganzen Sachen eigentlich. Also ich habe so gedacht, ja, das war eine schöne Zeit, aber... Also... Es zeigt, dass dich das immer noch sehr beschäftigt, dieses Vorkommnis, von dem du gerade erzählt hast. Ja, was kann man da machen? Also ich habe auch jetzt, nachdem ich das so empfunden habe, habe ich dann eine Freundin angerufen, mit ihr drüber geredet. Und das war eben auf dem Weg nach Hause direkt danach, als ich den vermeintlichen Ex-Freund da gesehen habe. Und dann habe ich ihr das erzählt und dann ist mir dabei selber klar geworden, dass ich da irgendwie mal mit ihm drüber reden muss, weil... Würde ich nicht machen. Okay. Würde ich nicht machen. Was willst du mit ihm darüber reden? Also, der interessiert dich ja. Du bist für den ja nicht mehr interessant. Ja. Es sei denn, du kriegst dadurch nochmal eine Realitätsklatsche. Dass genau, das war eigentlich auch meine Intention dabei. Weil okay, das ist natürlich eine Methode. Wenn du das alleine nicht so schaffst, dann hol dir nochmal einmal eine Ohrfeige, quasi im übertragenen Sinne jetzt. Ja, also ich habe auch... dann direkt danach noch mir seine Handynummer besorgt. Die hatte ich dann nicht mehr im Handy, weil ich mir auch gesagt habe, ich brauche die nicht, weil ich sonst eh nur dumme Sachen damit anstelle. Dann habe ich eine Freundin gefragt, ob ich mir die geben kann, habe ihn dann geschrieben, weil ich, also der wohnt bei mir 2 Minuten von mir entfernt. Ach, du hast ihm schon geschrieben? Ich habe ihm dann geschrieben. Und wie hat er reagiert? Also ich habe ihm geschrieben, so ja, von wegen bist du zu Hause, ich würde gerne mit dir reden. Wenn du da bist, dann melde dich einfach bei mir. Dann hat er geschrieben, ja, ich muss morgen früh raus, ich bin schon im Bett, wieso denn? Und dann habe ich ihm das so versucht, so kurz wie möglich zu erklären. Das klang zwar dann per SMS irgendwie ein bisschen komisch, also ich habe das nur so vage formuliert. Und dann meinte er, ja, nee, jetzt auf jeden Fall nicht, weil ich morgen früh raus muss, aber ich überlege mir das, ob wir uns mal treffen können. Oh, das ist schon eine sehr distanzierte Äußerung. Das klingt schon so ein bisschen, als würdest du ihm auf die Nerven gehen. Ja, also ich hab ihm auch ganz klar gesagt, wenn er das nicht möchte, dann soll er sagen, nein. Wann hast du ihm das geschrieben? Vor einer Stunde. Ach so, okay. Ja. So, okay, das ist jetzt soweit eingefädelt. Jetzt wirst du warten, ob er sich meldet. Ne? Er ist ja im Zug. Ja. Wenn der sich nicht meldet, ist das so klar, klarer geht's nicht mehr. Ja. Und also, dann ist es nochmal eine Demütigung für dich und nochmal eine Verletzung. Ja. Also und dann von da aus solltest du wirklich deinen Schritt nach vorne tun und nicht mehr nach hinten gucken. Ja. Wenn er sagt, okay, dann triff dich mit ihm und fahr volle Kanne offensives Programm und fordere nochmal heraus, was er von dir denkt und was er empfindet. Ja. Wahrscheinlich. Also ich erwarte überhaupt nicht, dass wir nochmal zusammenkommen. Ja, klar. Ja. Ist mir schon klar. Du willst Realität haben. Ja. Okay, das kann man so machen. Ja. Also finde ich einen guten Plan. So kann man es machen. Ja. Wenn man es alleine nicht schafft, kann man es so machen. Ja. Und dann wirst du nochmal auf den Top gesetzt. Und dann kannst du hoffentlich nach vorne gucken. Und ich sag dir, das beste Heilmittel gegen Liebeskummer ist eine neue Liebe. Ja, ich weiß. Ich habe auch. Du musst suchen. Wie gesagt, ich habe es versucht. Ja. Und ich habe einfach bis jetzt noch nichts gefunden. Und vielleicht, aber auch deshalb, Michelle, weil vielleicht so ganz im Hinterkopf er immer noch so ein bisschen waberte. Vielleicht. Ich weiß nicht. Also ich habe mich auch einmal nochmal so verknallt. Da dachte ich auch, da wird was draus. Aber der Junge, der hat mich auch ziemlich auf Distanz gehalten. Also der hat halt, das war irgendwie widersprüchlich. Der hat immer Interesse gezeigt. Der hat immer, wir müssen uns treffen und ich vermisse dich. Ja, dann war er es nicht. Dann muss man weitersuchen. Ja, also jetzt hoffen wir erstmal, dass da noch mehr Klarheit aus der ganzen Sache wird durch deine Aktion. Und dann hoffe ich wirklich für dich, dass du eine neue Liebe findest. Ja. Und dafür musst du was tun. Ja. Die kommt nicht einfach hereingeschneit ins Haus. Ne? Ja. Das habe ich gemerkt. Ah, Michelle, dann wünsche ich dir viel Glück und alles Gute und hoffentlich bist du da bald drüber hinweg. Ja, danke schön. Ich wollte auch nochmal sagen, dass ich deine Sendung ganz toll finde. Danke, sehr nett. Ich bin durch meine Mutter dazu gekommen, die verfolgt deine Sendung auch schon seit Jahren und ich habe auch schon über längere Zeit darüber nachgedacht, mal anzurufen. Und es hat mir gut getan. Umso schöner, dass wir uns jetzt kennengelernt haben, wenn auch nur akustisch. Ja. Michelle, alles Liebe und grüß die Mama. Ja. Tschüss. Ciao. 0800 220 50. Wir können heute über jedes Thema reden. Wir haben hier übrigens noch gar nicht darüber gesprochen, das ist jetzt eine Frage auch so an die türkischstämmigen Zuschauer und Zuhörer. Was sagt ihr denn dazu, dass Herr Erdogan Twitter abstellt? Stellt euch mal vor, das würde Angela Merkel hier in Deutschland machen, was da los wäre. Ich war ja fassungslos, als ich das gelesen habe und die ganze, was ich so mitbekommen habe, die gerade die jungen Leute in der Türkei rebellieren ja. Das sind ja urzeitliche Methoden, die dieser Herr da anwendet. Wie empfindet ihr das? Wie kriegt ihr das hier so mit? Was sagen eure Freunde der Türkei? Ihr habt ja wahrscheinlich viele Verbindungen. Würde mich interessieren, mit euch darüber zu sprechen. 0800 220 50 50. Jetzt haben wir so zwei Supermachos in der Weltpolitik. Ne? Wir haben Putin, der wahrscheinlich noch ein Tick gefährlicher ist als Herr Erdogan, und dann Herrn Machismo Erdogan. 0800 220 50 50. Hier ist Viktor. Viktor ist 26. Guten Morgen. Guten Morgen, Nomian. Hallo Viktor, freue mich, dass du da bist. Um was geht's? Ja, und zwar wollte ich bei dir anrufen. Also ich habe mir lange überlegt, ob ich bei dir anrufen sollte. Und ich habe so ein ähnliches Problem wie die Vorrednerin gerade. Ja. Sie hatte ja eine Beziehung gehabt und ich mit 26 hatte eigentlich noch nie eine Beziehung gehabt und aha, irgendwie bin ich jetzt halt total am Verzweifeln daran. Also, und ich wollte irgendwie, klingt verrückt, aber ich wollte dich irgendwie anrufen und fragen, ob du mir da vielleicht irgendwie weiterhelfen kannst mit Tipps oder ähnlichem. Wir können mal drüber reden. Das ist natürlich immer eine schwierige Situation. Du bist 26 Jahre alt. Warst du denn schon mal verliebt? Ja, also es gab mal ein Mädchen, in das ich verliebt war, aber das war noch damals zu meiner Abi-Zeit. Ich hatte damals Probleme gehabt, in ihrer Nähe zu sprechen. Also wie man es halt so kennt unter Jugendlichen, immer stottern in ihrer Nähe und hier und da. Und das Ganze endete eigentlich so mit, dass ich mir irgendwann meinen Mut zusammennahm, von ihr mal die E-Mail-Adresse holte, ihr meinen Liebesbrief schickte und sie eigentlich schon damals in einer Beziehung war, von mir nichts wissen wollte. Ja, okay. Das hat mich damals wegen Schlag getroffen, ich habe geheult und... Da warst du 18 oder sowas, 17? Ich glaube, ja, so 21. 21, 22. Jetzt hast du da einen Korb bekommen. Hat dieser Korb dich so zurückgeworfen, dass du nicht weiter aktiv geworden bist? Naja, also für mich war sie damals die perfekte Frau irgendwie. Und ich habe, glaube ich, auch 4 Jahre irgendwie nur an sie gedacht. Aber Victor, du kanntest sie doch gar nicht. Wenn man sagt, das ist der perfekte Mensch für mich, dann muss man den Menschen schon sehr gut kennen. Du hast ja nur eine Außendarstellung mitbekommen von der Frau. Ja, oder man stellt sich den Gedanken irgendwie vor, wie sie wohl wäre. Ja, genau. Das ist eine Fantasie letztendlich, eine Illusion, ja, in die man sich da hineinbegibt. Was machst du so beruflich? Also momentan leider auch gar nichts seit 8 Monaten. Aha. Ich habe im Einzelhandel gelernt und... Aber du hast Abitur? Ja, das auch, genau. Ja. Das heißt, beruflich hängst du im Moment durch und liebesmäßig auch. Das heißt, die ganze Stimmung ist ziemlich im Keller bei dir. Gut erkannt, ja. Sehr gut erkannt. Lebst du alleine? Also, ja, also ich habe seit ungefähr auch 9, 10 Monaten habe ich jetzt eine eigene Wohnung auch, ja. Ja. Freunde, wie sieht's im Freundeskreis aus? Ja, so 2 gute habe ich. Also einer, der ist, also ich bin aus einer Stadt in eine andere gezogen, wegen der Arbeit halt, wo ich damals halt noch Arbeit hatte. Mhm. Und da ist ein Freund per Zufall auch in die Nähe der Stadt gezogen, weil er hier auch Arbeit gefunden hatte. Und da habe ich schon auch so 1, 2... Okay, das ist natürlich immer schwer, wenn man irgendwo anders hinzieht, da wieder ein bisschen Kontakt zu knüpfen. Das ist immer, immer kompliziert. Lass uns nochmal auf die Frauen zurückkommen. Okay. Einmal verliebt, und das hat dann nicht geklappt, schon mal eine Frau, ein Mädchen geküsst? Ja, ein einziges Mal, da gab es mal eins, mit dem hatte ich mich mal getroffen gehabt, aber im Nachhinein haben mir ein paar andere Leute erzählt, dass das eigentlich so eine Art Prostituierte sei, die sich für Geld halt, prostituiert halt, und von daher schwankte auch. Mhm. Also es war eigentlich nur so ein Kuss, weil ich damals so kurz in sie verknallt war, aber das flog halt sehr schnell auf. Schon irgendeine sexuelle Erfahrung mit Frauen? Nein, gar keine. Was machst du denn mit deiner sexuellen Energie? Das, was Männer alleine immer machen. Mhm. Wie siehst du aus? Beschreib dich mal. Ja, ich bin 1,68 Meter groß. 98? 68. 68, ja. 68, ja. Mhm. Ich wiege so 75 Kilogramm, bin ein bisschen pummelig, leichten Haarausfall. Bitte? Leichten Haarausfall, sage ich. Ja, ein bisschen pummelig, weil du dir auch ein bisschen Frust anfrisst, weil du traurig bist. Nee, weil ich eigentlich den ganzen Tag zu Hause rumsitze und keine Bewegung habe. Ah ja. Gut, das wäre schon mein Plan, jetzt ein bisschen was an deiner Figur vielleicht zu machen, dass du, wenn du schon so viel Zeit hast, kannst du auch sehr viel Sport machen, dass du ein bisschen mehr so wieder in Form kommst. Mhm. Und dann, Viktor, das uralte Lied, das uralte Prinzip, man muss baggern, man muss aktiv sein, man muss rausgehen, man muss auf sich aufmerksam machen. Okay. Und wenn man, und man darf Niederlagen nicht so ernst nehmen. Das passiert oft bei Leuten, die so lange dann noch keine Kontakte hatten, dass die, wenn sie sich da mal getraut haben, so wie du es gerade auch beschrieben hast, dass die dann so am Boden zerstört sind und sich gar nicht mehr trauen und völlig verängstigt sind und so, Quatsch, schwamm drüber und auf in den nächsten Kampf und irgendwann wird es schon klappen. Okay. Also da möchte ich dich wirklich nur ermutigen, aktiv zu sein. Du bist ein junger Kerl, geh raus, geh tanzen, geh in Cafés oder Kneipen, versuche auch mehr noch unter Leute zu kommen, geh vielleicht in Sportvereinen, wo auch Frauen sind und sei einfach aktiv. Das Allerschlimmste, was du machen kannst, ist, wenn du zu Hause dich zurückziehst, vor dem PC sitzt oder vorm Fernseher und da einfach nur sitzt. Da passiert gar nichts. Da wirst du trauriger und frustiger. Das stimmt wohl, ja. Nur man ist halt auch so ein bisschen auch deprimiert irgendwie, wenn man auch sich auch noch schon um Arbeit bemüht, kann findet, und dann ist es halt so ein doppelter Tiefschlag. Klar, kann ich verstehen. Man sieht als gar nichts wert halt. Und glaubt man ja nicht, dass das jetzt irgendwie so ganz unnatürlich ist. Du bist erst 26, gut, da haben viele schon gemacht, aber so schlimm ist es auch nicht, dass du noch nichts gemacht hast. Also okay. Das finde ich jetzt gar nicht mehr so dramatisch. Ich weiß, wir leben in einer Zeit, wo ein ungeheurer Anspruch ist in Sachen Sexualität. Alle müssen alles erlebt haben und Erfahrungen und so. Alles Quatsch. Wenn es bei dir bisher noch nicht gelaufen ist, ist auch gut, dann wird es demnächst laufen. Aber du musst was dafür tun. Okay. Also nicht entmutigen lassen, nach vorne gucken, Aktionen starten und sich von Anfang an gleich einimpfen, wenn es nicht klappt, ist auch egal. Auf zum nächsten Mädchen. Also immer flirten. Ja. Und tu was für dein Äußeres. Das, du weißt, die Mädels gucken drauf. Ja, leider. Also das hast du auch schnell runtertrainiert. Das, so schlimm ist es doch noch nicht. Ja, stimmt wohl. Ja. Und ich hatte mal früher mal trainiert, aber auch im Fitnesscenter damals, eben auch wegen den Frauen und so, aber ich habe irgendwie nach 2 Jahren total die Lust am Fitnesscenter verloren irgendwie. Ich weiß auch nicht, woher es kam, aber ich hatte... Du musst ja nicht fitnessen, du kannst ja schwimmen gehen oder irgendwie laufen oder mach irgendwas. Also irgendwas mit Vereinen, mit Leuten irgendwie. Genau, ganz genau, das wäre natürlich das Beste. Okay. Also, ich drücke die Daumen, toi toi toi. Ich bin guter Dinge, es wird funktionieren. Danke. Bevor du jetzt auflegst, darf ich noch 2 Dinge schnell in den Raum werfen, was mich eigentlich immer schon interessiert hatte. Und zwar, welche Marke sind eigentlich deine Hemden? Das ist lustig, weil das viele Leute fragen. Das ist keine Festmarke. Das sind verschiedene Marken und auch verschiedene Bezugsquellen. Ach so, weil ich muss irgendwie sagen, die stehen irgendwie recht gut. Also Dankeschön. Habe ich selten Männer gesehen, die das fast. Und was ich noch gerne gewusst hatte, du hast doch vor 2 Monaten mal gefragt, woran es liegt, dass deine Sendung so erfolgreich ist. Hm? Welches Feedback hast du dazu schon bekommen? Ich habe das jetzt nicht verstanden. Du hast ja vor 2 Monaten mal gefragt, die Zuschauer, woran es liegt, dass deine Sendung so erfolgreich ist. Habe ich gefragt? Ja, kann ich mich daran entsinnen zumindest. Das gab es mal 1-2 Sendungen. Kann ich mir nicht so, dass ich das konkret so gefragt habe, kann ich nicht, weiß ich jetzt nicht mehr. Echt? Okay, so na genau. Dann ist es auch egal. Weil ich hatte ein paar Gedanken heute gemacht, aber ist auch egal. Mit den Hemden, das ist übrigens lustig, das ist ja meine Dienstkleidung. Ich laufe ja privat völlig andersrum. Okay. Eher nur T-Shirts oder Pullis oder sowas. Okay. Oder Kapuzenpullis, und das ist hier meine Dienstkleidung für euch. Ich mache mich immer schick für euch. Lieber okay. Viktor, toi toi toi, viel Glück mit den Frauen. Ja, vielen Dank für die Hilfe, Domian. Sehr gerne, tschüss. Ciao. Tschüss. Ach guck, wir haben 1.31 Uhr gleich, und das ist doch die perfekte Zeit für unseren Themenhinweis diese Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema: Ich habe geschwiegen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die zum Beispiel während einer Straftat geschwiegen haben, die aus Feigheit ihren Mund nicht aufgemacht haben, die vielleicht auch ein großes Lebensgeheimnis verschweigen, den anderen gegenüber verschweigen. Oder auch mit Menschen, die aufgrund eines traumatischen Erlebnisses unter Umständen stumm waren für eine gewisse Zeit. Und gerne mit Leuten, die mal in einem Schweigekloster waren. Aber nicht nur 3, 4, 5 Tage, das ist nicht so interessant. Ich möchte gerne mit jemandem sprechen, der vielleicht einen Monat geschwiegen hat oder 2 Monate geschwiegen hat. Da gibt es dann einiges zu erzählen hinterher. Also Schweigen ist das Thema. Ich habe geschwiegen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt gerne euch schon anmelden unter domian@wdr.de oder Mittwoch dann vor der Sendung oder während der Sendung. Anrufen. Maria, 31, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Maria. Hallo. Um was geht's? Ja, ich habe eigentlich das genaue Gegenteil von dem vorangegangenen Telefonat. Und zwar ist es bei mir so, ich habe Angst vor Liebe. Angst vor Liebe? Angst vor Liebe, vor Nähe, ja. Ja. Warum? Ja, das frage ich mich eigentlich selber schon die ganze Zeit. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich Probleme habe, Männer kennenzulernen. Mhm. Im Gegenteil, es ist, ja, ich lerne unheimlich viele kennen, wobei ich sagen muss, ich bin sehr, sehr schüchtern. Also ich habe noch nie einen Mann angesprochen, der mir gefallen hat. Würde ich auch nie machen. Du klingst gar nicht schüchtern. Finde ich. Ja, du bist also ich bin eigentlich ein sehr offener, lebensfreudiger Mensch, aber wenn es dann so wirklich um Gefühl geht und wenn mir jemand was bedeutet, da, ja, das bin dann irgendwie nicht ich. Wie lange geht das denn schon so, dass du Angst vor Liebe hast? Ich muss auch dazu gestehen, ich war ein einziges Mal verliebt in einen Mann. Mhm. Ich hätte alles für ihn getan, da war ich 17. Wie lange war auch der? Warst du mit ihm zusammen auch? 3,5 Jahre, ja. Mhm. Ja, und in der Beziehung habe ich eigentlich alles erlebt, was manche vielleicht mit 30 noch nicht erlebt haben. Also sei es Gewalt, sei es Betrügen, also die ganze Palette, die man sich eigentlich vorstellen kann. Schlimme Gewalt? Es ging. Also ich konnte damit umgehen. Was heißt das überhaupt dann, Gewalt in dem Fall bei dir? Was hat er gemacht? Also, ja, ich sag mal, wenn ich jetzt nicht unbedingt mit ihm schlafen wollte, das war ihm dann egal. Wenn er das wollte, dann wurde das natürlich gemacht. Und wenn nicht, wenn ich mich mal gegen ihn gewehrt habe, wurde er natürlich ein bisschen handgreiflich. Wir sprechen dann ja eigentlich schon von Vergewaltigung. Ja, nee, das würde ich ja, ich habe ihn ja geliebt. Das ist es ja, ich habe ja alles für ihn getan. Gut, aber er hat dich zum Sex, zum Geschlechtsverkehr quasi gezwungen. Wenn du das nicht wolltest, dann musstest du. Ja, und also ich sehe das jetzt nicht ganz so extrem. Aber du hast Angst vor ihm gehabt? Nein, eigentlich nicht, nein. Nein? Ich muss auch sagen... Aber warum hast du denn dann nicht gesagt, warum hast du denn nicht Nein gesagt, wenn man Nein will? Ja, weil ich ihn geliebt habe, weil ich Angst hatte, dass er mich dann verlassen würde. Ach so, Ja. Das klingt nicht sehr glücklich alles. Nee, gar nicht. Nee. Und das war auch, wie gesagt, also das war der einzige gewesen, den ich, also wie gesagt, wo wirklich gefühlt alles mit dabei war, der mich unheimlich enttäuscht hat, mir auch wirklich so das Männerbild quasi genommen hat. Also auch die Geschichten, die ich aufgetischt bekommen habe, die sich dann im Nachhinein herausgestellt haben, waren einfach alles erlogen, erstunken und... So wie du ihn schilderst, ist er dir bestimmt auch fremdgegangen, oder? Ja, also ich habe auch nach einem Auslandspraktikum, ich hatte ein Auslandspraktikum gemacht und kam dann wieder, habe irgendwelche Sachen von ihm gefunden, bei ihm gefunden, so Kleider und Dessous, wo er mir dann erzählt hat, ja, die gehören meiner Mutter und, ist natürlich klar. Größe 36, da passt die Mama mit Sicherheit nicht rein. Und ja, das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, habe mich da nie so richtig getraut, da irgendwie Paroli zu machen und zu sagen, hör mal, ich lasse mich von dir nicht veräppeln. Ne? Und es endete dann in einem Desaster, er hat dich verlassen? Nee, wir waren dann irgendwann mal bei Arabella gewesen, weil er mir gestehen wollte, dass er mich wirklich liebt. Und ja, bis zur wo es dann ausgestrahlt wurde, waren wir dann nicht mehr zusammen, weil ja, da war dann... Irgendwie ein anderes Mädel war dann von ihm schwanger und... Also aber wie absurd, er geht mit dir in eine Fernsehsendung, um dir zu gestehen, dass er dich wirklich liebt. Ja. Und ein paar Wochen später, wenn die Fernsehsendung ausgestrahlt wird, ist alles schon kaputt. Also Lug und Trug überall. Ja, eigentlich, ja. Gibt es denn seit dieser Zeit zumindest so Affären, die du hast? Also ich habe meine letzte Beziehung war vor ungefähr knapp anderthalb Jahren. Und das war auch irgendwie, ich sag mal, war mehr so Gewohnheit als Liebe. Mhm. Und dann kam so eine Zeit für mich krankheitlich. Also ich hatte Krebs gehabt. Mhm. Und habe mich dann dementsprechend mit meinem Partner darüber unterhalten und er hat mich so gesehen sitzen lassen. Was für einen Krebs hattest du? Also gynäkologische Sachen. Ist das wieder in Ordnung? Es ist alles jetzt in Ordnung, alles bestens. Und ich sage jetzt immer wieder, ich habe ein zweites Leben geschenkt bekommen. Mhm. Und genieße das auch in vollen Zügen, absolut. Aber das ist natürlich auch nicht so das Wahre. Und ich weiß jetzt auch nicht, Hast du ab und zu Sex mit Männern? Das ist es ja. Ich habe sehr viel Sex zurzeit. Und ach so, du hast viel Sex, aber keine Liebe? Auch genau. Auch mit, was wolltest du sagen? Mit Wechselnden, also nicht ständig der eine, sondern Wechselnde, und das ist auch dann so eine Sache, wenn ich merke... Wie viele Männer in dem letzten halben Jahr? Oh, in dem letzten halben Jahr? 10, 15. Mhm. Und wenn ich dann wirklich merke, da könnte sich was entwickeln oder so, versuche ich mich natürlich dann direkt mit dem anderen abzulenken. Also Maria, nachdem was du mir gerade geschildert hast, diese... ich sag's mal, kranke Beziehung zu deiner großen Liebe damals. Mhm. Dann auch noch jetzt diese Krebserkrankung und die Erfahrungen, die du da dann nun wieder gemacht hast. Da hast du natürlich eine große Irritation hinter dir, um es mal gelinde auszudrücken, die sicher bedingt oder bewirkt, dass du so vorsichtig oder so unfähig bist, dich auf Menschen, auf Liebe und auf Vertrauensverhältnisse einzulassen. Also Vertrauen, das ist für mich ein Fremdwort. Das glaube ich. Hätte Sorge, ich habe Sorge, wenn du das so weiterlaufen lässt wie jetzt, dass sich das verselbstständigt und du immer mehr davon wegdriftest, irgendwie mal wieder eine richtige Liebe zu finden. Ich wünsche mir das. Ich glaube. Auch dass diese Sache mit der großen Liebe, dass das damals so passiert ist, hat ja auch sehr viel mit dir und deinem Selbstbewusstsein und deinem Selbstverständnis zu tun. Das heißt, wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen würden in deine Jugend oder Kindheit, was wir jetzt hier gar nicht können und wollen, wer weiß, was da noch alles so an schwierigen Dingen vorgefallen ist, die wiederum bewirkt haben, dass du dich so verhalten hast, wie du dich verhalten hast. Ich rate dir dringend zu einem Beratungsgespräch oder vielleicht sogar zu einer Therapie. Ich bin in psychologischer Behandlung. Was ist das für eine psychologische Behandlung? Das ist eine Verhaltenstherapie. Ah, und ja. Ich weiß auch nicht genau, ich hatte das gesucht wegen der Erkrankung, weil ich da ja auch dann Job noch verloren habe und keine Wohnung hatte und jetzt nicht obdachlos war, aber ich bin zu meinen Eltern gegangen mit zwei Tüten quasi, habe von null wieder angefangen. Ja, siehst du mal, wie viele Baustellen du hast. Ich kenne das nur kämpfen im Leben. Ich kenne nichts anderes. Deshalb ist es vielleicht auch, ich bin auch unheimlich stark. Ich bin mir nicht so ganz sicher, das muss gleich mal meine Psychologin beurteilen, ob für den Fall und deine Problematik eine Verhaltenstherapie das Richtige ist. Bin da eher laienhaftes gebremst. Aber das soll sie dir gleich erklären. Also der Meinung bin ich auch so ein bisschen, dass ich mir manchmal denke, um Gottes Willen, also die Frau macht ihre Sache super, aber dass ich mir einfach denke, vielleicht ist sie für mich nicht stark genug. Ja, aber das ist nicht der richtige Ansatz für deine Problematik. Auf jeden Fall musst du was Professionelles haben, bin ich ganz sicher mittlerweile. Und ich glaube, wenn man das einigermaßen dann in die richtigen Bahnen geleitet hat, dass du auch wieder mehr Ruhe in dein Leben einlassen kannst und dich auch auf einen Menschen einlassen kannst, auf eine Liebe. Meine Psychologin, die Christina, die ist sehr fit in der Beurteilung solcher Sachen. Die hat mitgehört und die wird dich jetzt anrufen und dich weiter beraten, welchen psychologischen Weg du einschlagen solltest. Ja? Okay. Liebe Maria, ich drücke dir die Daumen. Du legst auf, wir melden uns gleich wieder. Vielen Dank. Alles Dankeschön. Gute. Danke. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Das war Maria. Hier ist Fee. Fee ist 51. Guten Morgen, Fee. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Fee. Hallo. Ich lache gerade über, ich finde deinen Namen lustig. Ist das wirklich dein Name? Nee. Ja. Ach, ja. Nicht ein Kosename? Nein, kein Kosename. Fee mit Doppel-E. Also. Fee mit Doppel-E, steht's auch hier, ja. Woher kommt denn der Name? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, in welcher Laune meine Eltern da waren. Das ist ja lustig. Fee, ja, warum nicht? Fee. Liebe Fee, um was geht's? Ja, Domian, ich habe ein großes Problem. Ich hatte das schon deinen Mitarbeitern oder deinen Sachen erzählt. Ich bin todkrank und habe über Internet vor 3 Monaten jemanden Nettes kennengelernt. Ja. Und ja, und derjenige möchte mich jetzt sehen. Und möchte mehr von mir. Ihr habt bisher nur telefoniert? Ja. Oder halt geschrieben, ne? Was für eine Erkrankung hast du? Ich habe eine Immunerkrankung, die halt den Körper zerstört. Das heißt, beidseitig brustamputiert, was natürlich gerade auch wichtig ist für einen Partner, ne? Mhm. Habe ich festgestellt. Bist du brustamputiert wegen dieser Erkrankung? Ja. Ja. Magst du mal den Namen der Erkrankung sagen? Das ist, man nennt das Lymphozyt-Syndrom. Oder läsisch, ne? Ja. Und diese Erkrankung macht sich wie bemerkbar bei dir? Ja, du bekommst überall Abszesse, ne? Geschwüre, Tumore im ganzen Körper. Geschwüre, Tumore und was muss man dann dagegen tun, außer operieren? Operieren, Chemo. Ach du, wie lange hast du diese Erkrankung schon? Seit Kindheit. Ach du je. Also dein ganzes Leben, ist das eine Generkrankung? Ja. Wie viel Mal bist du schon operiert worden? 200 Mal. Ach du 200 Mal am ganzen Körper. Unglaublich. Ja. Und wie viel Mal hast du eine Chemotherapie schon gemacht? 3 Mal. Mhm. Also Eierstock, Niere, Darm. Und wie geht es dir aktuell? Ja, aktuell geht es mir soweit eigentlich ganz gut, so wie ich es bezeichne. Ne? Mhm. Ich sitze nicht im Rollstuhl zu Zeitpunkt. Du kannst dich bewegen, kannst auch rausgehen. Gut, mir fallen im Augenblick die Zähne aus, das ist nicht so schön. Auch eine Begleiterscheinung der Erkrankung? Ja. Mhm. Ja. Es gibt keine Hoffnung auf Therapie? Zu selten. Du wurstest dich so durch das Leben mit dieser Erkrankung, kann man so sagen. Ja. Mhm. Und hast du schwer? Dann lernst du jemanden kennen und ja. So, genau. Dann müsst ihr dich näher kennenlernen. Jetzt erzähl mal, ihr habt euch kennengelernt übers Netz irgendwie, oder? Ja, genau, über Internet, ne? Und ihr telefoniert. Was hast du ihm denn schon von dir erzählt? Ja, nur Gutes. Hast du die Krankheit noch gar nicht erwähnt? Ja, ich hab so gesagt, dass ich eine chronische Erkrankung habe, ja doch. Wie alt ist er? Er ist 53. Mhm. Hat er denn nicht weiter nachgefragt? Nö. Auch komisch. Eigentlich müsste man ja danach fragen, eine chronische Erkrankung, was hast du denn? Ja, gut, ich meine, ne, ich kann mich ja rausreden. Ich habe ja mehrere. Ja, na klar. Ne, so, das jetzt ist natürlich von meiner Seite her dann auch so, dass ich nicht gleich Butter bei den Fische tue. Ne? Das heißt, du hast ihm von den amputierten Brüsten noch nichts erzählt? Auf keinen Fall. Dazu habe ich ja schon im Prinzip 2 Ehen hinter mir. Ne? Die sind nach der Ehe, dann während der Ehe flitzen gegangen. Ne? Ja. Immer auf meine Krankheit bezogen, ne, ist klar. Hast du auch Kinder? Ja. Ja, das ging mit der Krankheit, das funktioniert. Ja, mal eben so, also es ging, ne. Ein Kind oder mehrere? Nee, eins. Das andere durfte ich nicht haben. Mhm. Das wurde abgetrieben? Ja. Wie alt ist das Kind, was lebt? Das Kind ist jetzt 29. Guter Kontakt? Ja, sehr guter. Okay. So, jetzt zum Mann. Jetzt will er dich sehen oder er schlägt das vor. Ja. Er wohnt weit von dir entfernt? Ja, 90 Kilometer. Ja, das geht ja noch. Mhm. Sind keine 900. Nee, wäre mir zurzeit lieb. Ach, Fee, aber ich finde, du musst am Telefon erstmal ein bisschen die Hosen runterlassen. Scheiße. Finde ich schon. Oh. Einmal ihm gegenüber, aber auch für dich, wenn du das vorher alles, also relativ offen erzählt hast, gehst du natürlich auch viel entspannter in so ein Gespräch ein. Hm. Was hast du denn für einen Eindruck von dem Typ? Ja, der ist eigentlich, der steht im Leben, ne? Ist ein netter Mensch? Ja. Was meinst du, wie er reagiert, wenn du ihm mal ein bisschen mehr was erzählst, was du mir gerade erzählt hast? Ja, gut, ich bin natürlich da auch sehr skeptisch, ne? Weil den Ritter spielen wir erst alle, ne? Mhm. Ja, klar. Das stimmt. Dann, wenn es dann wirklich drauf ankommt, sind sie alle weg, ne? Ich meine es auch, um dich zu schützen. weißt du, wenn du jetzt schweigst und dich mit dem triffst und das da dann zu dem Gespräch kommt oder er irgendwas fragt, ist das für dich natürlich noch viel schmerzlicher, dann abgewiesen zu werden, als wenn du merkst, vielleicht am Telefon, der rückt von dir ab. Mhm. Ja, da hast du recht. Wann sollte es denn passieren, das Treffen? Ja, nächste Woche. Ach so. Und wo? Das weiß ich noch nicht, da traue ich mich auch noch nicht so, ne? Also nicht bei mir, nicht in meinen Räumen. Nein, auf keinen Fall. Am besten in einem Café irgendwo. Ja, genau. Mhm. Dann soll der mal in deine Stadt kommen, wo du wohnst. Ja, ne? Und dann suchst du ein nettes Café aus? Über was habt ihr euch denn so unterhalten, ist 3 Monate lang? Ja, über die Hobbys, über Musik, über Reisen, über Sport, was man so redet. Ja. Aber du hast ihm bisher nur Sachen verschwiegen, du hast ihn nicht belogen. Nee. Du hast dich nicht irgendwie äußerlich so dargestellt, wie du nun wirklich bist. Nein. Wurden jetzt schon Fotos ausgetauscht? Ja. Ja. Und da hast du auch ein normales Foto von dir hingeschickt? Ja, klar. Ja. Ach ja, gut dann. Also ich fände es schlimmer, wenn du dich jetzt da als dickbusige Blondine verkauft hättest. Marilyn Monroe. Dann wäre es ein bisschen blöd. Aber so ist es doch gar nicht so schlimm alles. Für mich ja. Ja, ich verstehe es. Ich verstehe es. Aber weißt du, meine Überlegung bei solchen Themen ist immer, wenn das ein guter Typ ist, dann wird er sagen, pass mal auf, wir haben uns 3 Monate super unterhalten. Ich habe dein Foto gesehen, du bist eine attraktive Frau, ich mag dein Gesicht, du bist hübsch. Mir ist das egal, ich möchte mich mit dir weiter beschäftigen. Wenn es ein guter Typ ist, wenn es ein Arsch ist, dann reagiert er sowieso gleich anders und sei froh, dass du los bist. So muss es sein. Ja, das ist nur mal so schwer, ne? Weil, ja, du hast dich jetzt auch ein bisschen schon gefreut an diesem Kontakt und eine Hoffnung gemacht. Ja, klar. Klar, verstehe ich. Natürlich, ja, ne? Ja. Und wenn du vorher immer genau die Situation auch kennst, ne? Das Schema kennt man halt, ne? Man versteht sich und ach und prima, mich stört das gar nicht. Und dann gehen sie flitzen, ne? Was glaubst du denn, was ihn am meisten stört? Dass du Brust amputiert bist? Ja, die Erfahrung habe ich bis jetzt immer gemacht. Mhm. Also da ist die größte Angst gar nicht mal die schwere Erkrankung, die hinter dir liegt und die vielen Operationen. Die begleitet mich ja mein Leben lang, die werde ich ja nicht los. Ne? Sieht man am Körper sonst noch viele Narben? Ja. Das schon. Ja. Ich habe mal den Scherz losgelassen, wenn ich könnte, würde ich überall Rosenranken dran machen. Ne? Aber das ist wirklich, es ist schon massiv. Also es ist nicht irgendwo hier eine Narbe und da eine Narbe. Ne? Gab es nicht die Möglichkeit, eine brustaufbauende Operation noch machen zu lassen im Nachhinein? Habe ich einmal machen lassen. Ja. Aber das hält nicht, weil keine Muskulatur mehr da ist. Verstehe. Ja, das ist also bis auf die Rippen runter amputiert. Da ist nichts mehr, ne? Die haben also vom Rücken Muskel nach vorne geklappt, um dann die Prothese, ne, drunter zu machen. Ja. Und irgendwann nach 5 Jahren fing dann an, der Muskel locker zu lassen und dann rutschte die ganze Chose nach unten. Ach so, das heißt, das kann man komplett vergessen. Ja. Du fühlst dich auch für dich wohler, wenn alles weg ist? Ja, wohler nicht, ne? Also mir fehlt da schon was. Ja. Ich habe halt damals den Aufbau machen lassen, weil ich gesagt habe, okay, erstens mal die Prothesen vorne, die sind nicht so toll, ne? Weil im Sommer, wenn man schwitzt, riechen sie, ne? Und so das Zeug abends abschnallen ist auch nicht so toll, ne? Und habe ich gesagt, naja, okay, wenigstens ein bisschen Normalität, wenn man das aufbauen lässt. Im Normalfall sieht das ja auch sehr schön aus, ne? Aber halt, wenn der Muskel nach Jahren nachlässt, rutscht die Chose runter, ne? Okay. Also, ja. liebe Fee. Jo. Ich rate dir, ein offenes Wort zunächst am Telefon zu sagen. Wenn der dann positiv reagiert, kannst du dich noch viel mehr auf das Treffen freuen, als wenn du schweigend in das Treffen gehst. Finde ich. Ja. Ja, hast du wohl recht, ja. Jetzt musst du überlegen, wie du es machst. Ja, gleich mit dem Hammer draufhauen. Hm. Ja. Also, ich würde so machen, Fee, wirklich. Mhm. Das ist dann einmal Augen zu und durch und gucken, wie er reagiert. Ja. Ich drück dir so sehr die Daumen und wünsche dir so sehr, dass das ein netter Mann ist und dass der positiv reagiert und ihr beiden bald nett irgendwo beim Kaffeeplausch sitzen könnt. Alles Gute, ich drück die Daumen. Ja, danke dir. Tschüss, Fee, ciao. Ciao. Ciao. 1.51 Uhr. Yoshi. Yoshi ist 32. Guten Morgen, Yoshi. Guten Morgen, Domian. Hallo, Yoshi. Um was geht's? Und zwar, ich rufe an wegen Zeit in der türkischen Regierung und dem Verbot von Twitter. Ah, bist du türkischstämmig? Ich bin Kurde, aber meine Eltern kommen aus der Türkei. Ja. Und zwar an sich ist es einfach nur, der Erdogan versucht dann halt mit Gewalt die Meinung anderer Leute dann zu unterdrücken, mhm. weil auch irgendwo Wahlen sind. Mhm. Kommunalwahlen, also, ne? Ja klar, Kommunalwahlen, das sind auch diktatorische Ansätze, ne? Und der versucht es halt dann so darzustellen, als würde der Westen da eingreifen. Mhm. Was ich aber nicht bezweifeln würde. Ich würde nicht sagen, also nicht verneinen, dass Staaten da irgendwo agieren könnten, da was ändern könnten. Das könnten die. Das verneine ich nicht. Aber er versucht es einfach nur unter dem Vorwand dann durchzudrücken, damit er nicht doof dasteht. Ja, ja. Ja. Hast du Verwandte in der Türkei? Ja, ich habe noch einen Opa, der lebt, und halt noch Cousin und Cousinen, die erleben. Also so die jungen Leute, die auch schon mit Twitter irgendwie vertraut sind. Wie kommunizierst du mit denen? Wie reagieren die darauf? Ja, wie sollen darauf reagieren? Natürlich sauer sind sie, ne? Weil irgendwo dem Bild die Türkei so dargestellt, oder er stellt sich ja so dar, dass ja jeder sein Recht kriegt, dass jeder sein Recht hat zu leben, und dann im Endeffekt tut er diktatorische Verbieten. Ja, aber es hat eben nicht jeder das Recht, seine Meinung zu äußern. Und das kann man auf Twitter und auf Facebook sehr gut. Wie ist eigentlich die Situation? Das habe ich gar nicht bisher so mitbekommen. Will er Facebook auch schließen? Wenn es denn nach ihm gehen würde, würde er auch alle Medien versuchen zu schließen. Du, zum Beispiel war jetzt im Januar in der Türkei gewesen. Du machst einen Fernseher an, Domian. Davor siehst du, wie irgendwie die Zigaretten dann versteuert werden oder Alkohol versteuert wird. Mhm. Und es ist so, das ist im Endeffekt schon in Ordnung, dass dann für jüngere Kinder und sowas werden, dass das nicht zur Normalität wird, okay. Mhm. Aber das Gute ist ja, dass es wirklich viel Kritik gibt, sogar von Herrn Gül, dem Präsidenten. Ja. Was ja schon ungewöhnlich ist, dass der Präsident, der Staatspräsident sich gegen. Aber du musst ja wiederum so sehen, ich sag dir mal ganz ehrlich, ich arbeite selber bei so einem Rennunternehmen, und der Kerl ist Headhunter, der erkennt die Wirtschaftssenatoren. So, das Ding ist, das sind Leute, die Macht sind. So. Und ich würde es nicht ausschließen, dass der Gül das einfach nur so nimmt, damit er an Popularität gewinnt. Das was? Dass er? Dass er populärer wird. Dass er populärer wird, ja, verstehe. Ja, klar, wenn du solche Leute kennst, ich habe viele Leute kennengelernt, die Macht hatten halt so, die echt gut Geld verdient haben, mhm. ne, auch mit Senatoren und alles. Mhm. Dieses Rennen, das sind einfach nur Leute, die scheißen auf das Geld. Es geht nur noch um Macht. So. Und Fakt ist, in der Türkei, die wollen alle, der Erdogan zeigt einfach seine Macht. Mhm. So. Das ist diktatorisch, was er macht. Er hat ja hinten herum, hat er ja das Militär, was ich auch eigentlich in Ordnung finde, entmachtet. Mhm. So, um seine Sachen durchzudrücken. So. Mhm. Die Islamisierung der Türkei wird er vielleicht nicht hinkriegen, weil was versteht er, will er einen Mullah-Staat da schaffen? Also, ich wäre mal interessiert, ob es auch hier in Deutschland und auch unter meinem Publikum türkischstämmige Zuschauer und Zuhörer gibt, die das eigentlich gut finden, was der da macht. Insofern danke ich dir auf jeden Fall schon mal für deine Meinungsäußerung, Yoshi, und wünsche dir und deiner Familie alles Gute und hoffen wir, dass die Türkei einen guten Weg einschlägt, denn das ist ja alles sehr bedrohlich und bedenklich, was da gerade abgeht. Hoffen wir es mal gemeinsam. Alles Gute wünsche ich dir. Yoshi, ciao, tschüss. Ja. Und weiter geht es, frage ich meine Regie, mit Marcel. Und Marcel ist 26. Guten Morgen, Marcel. Hallo. Hallo, Marcel. Du klingst aber komisch, die Leitung. Ja, mir geht's nicht ganz so. Also ich hatte vorhin ja schon mal angerufen, da ist die Leitung unterbrochen worden, deswegen ist das jetzt so spät geworden. Ja. Und zwar geht es sich darum, ich war mit meiner Freundin, also mit der Stefanie, war ich 3,5 Jahre zusammen gewesen. Mhm. Wir haben auch zusammen gewohnt, also ich selber komme aus Duisburg, und sie hat einen Tag vor Weihnachten hat sie Schluss gemacht. Mhm. Da war natürlich für mich Weihnachten komplett gelaufen und auch Silvester. Und dann hatten wir erstmal wochenlang keinen Kontakt gehabt. Ja. Weil wir erstmal gucken wollten, wie es weiterläuft, wenn man erstmal keinen Kontakt hat und ob es dann vielleicht nochmal einen Sinn macht, einen Neustart zu versuchen. Wir haben dann Mitte Februar haben wir uns dann dazu entschlossen, wirklich es nochmal langsam zu versuchen, nochmal wirklich von vorne anzufangen, was dann auch relativ gut geklappt hat. Mhm. Sie hat ab und zu schon mal versucht, nochmal vielleicht nochmal Nein zu sagen. Sie hatte dann ein, zwei Rückschläge gehabt, was mich dann auch zurückgeworfen hat in der Zeit, wo sie, also wo wir auseinander waren. Seid ihr denn jetzt wieder zusammen? So halb. Also wir versuchen es gerade. Also wir sind gerade dabei, wieder was Neues für die Zukunft aufzubauen. Mhm. Es ist aber so, dass... Was ist denn das Problem zwischen euch beiden? Dass halt in den 3,5 Jahren, wo wir zusammen gewesen sind und auch zusammen gewohnt haben, ist halt so einiges vorgefallen. Also es ist keiner von uns fremdgegangen oder sowas, aber es waren halt so Kleinigkeiten, die sich gehäuft haben, die dann wirklich zur Trennung geführt haben. Mhm. Die Sache ist einfach nur die, das Schlimmste, in der Zeit, wo sie Schluss gemacht hat, habe ich einfach am Boden verloren, weil ich auch einfach nicht mehr wusste, wo mir der Kopf steht. Und ich musste auch einfach nur hier raus und habe mich dann entschieden, also Duisburg, wo ich jetzt noch wohne, Duisburg dann zu verlassen, weil mich das hier auch alles einfach nur noch an sie erinnert. Und wo bist du hingegangen? Also ich ziehe jetzt am Mittwoch, ziehe ich nach Hamburg. Oh, das war ein großer Schritt. Und sie ist nur im Ruhrgebiet? Ja, richtig, genau. Also sie selber wohnt auch in Duisburg. Das Problem ist einfach nur, dass sie bis jetzt noch nicht weiß, dass ich am Mittwoch die Stadt verlassen werde. Mensch, Marcel. Was machst du denn in Hamburg? Hast du eine neue Arbeit? Ja, also ich habe in Duisburg habe ich für Duisport gearbeitet, für die Hafenlogistik, und ich habe in Hamburg habe mich beworben in der Zeit, wo wir halt getrennt waren. Eine neue Arbeit. Ganz genau, richtig. Und ich habe jetzt einen Abschiedsbrief geschrieben, den ich ihr am Mittwoch zustellen lasse, von einem Freund von mir, und in dem Brief habe ich halt auch reingeschrieben, in der Zeit, wo sie das halt liest, dass ich halt schon auf dem Weg bin, dass ich ihr einfach unglaublich viel zu verdanken habe und es mir auch einfach leid tut, was in der letzten Zeit passiert ist. Was halt, aber so in den letzten Wochen und Monaten habt ihr euch wieder so ein bisschen angenähert, hast du gesagt? Ganz genau. Und das ging einher mit einer gewissen Hoffnung, auch für sie, dass es wieder klappen könnte? Also ich habe auf jeden Fall, sag ich mal, mehr Hoffnung und Kraft und Geduld investiert als sie. Ja, aber du hast es jetzt aufgegeben, ne? Weil du gehst ja jetzt weg. Ich habe in der Hinsicht aufgegeben, weil ich einfach versuchen wollte, mit ihr eine Fernbeziehung zu führen, aber ich habe auch einfach Angst, wie sie darauf reagiert, wenn sie halt den Brief liest. Genau, lass mich das schnell noch sagen, die Sendung ist ja gleich vorbei. Ich finde, du solltest mehr Eier in der Hose haben. Das müsstest du oder musst du deiner Freundin, mit der du so lange zusammen warst, und wenn ihr euch so viel bemüht habt, so viel Mann musst du sein, ihr das ins Gesicht zu sagen und ihr das zu erklären. Nicht mit einem Brief, Theatralik, ich bin jetzt schon auf der weiten Reise nach Hamburg, wenn du das liest. Das musst du dir ins Gesicht sagen, Mensch. Jetzt können wir leider nicht weiterreden, weil die Sendung vorbei ist. Wir rufen dich aber gleich nochmal an, okay? Alles klar, danke schön. So machen wir es. Tschüss, Marcel. Ciao. Ja, tschüss. In der Technik, Dennis Eickmeier. Morgen sind wir auch wieder da. Ich hoffe, pünktlich 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Wenn ihr freien Themen habt, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen oder mailen domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao, ciao.